Erster Israel soll sagen, Feinde quälten mich oft seit meiner Jugend. Zweiter, sie quälten mich oft. Aber sie besiegten mich nicht. Dritter, sie machten tiefe Wunden auf meinem Rücken. Es war wie ein Feld. Vierter, Jahwe ist gut. Er befreite mich von den bösen Menschen. Fünfter, alle Leute, die Zion hassen, sollen sich schämen. Sie sollen weggehen. Sechster, sie sollen wie Gras auf einem Dach sein. Das Gras vertrocknet schnell. Siebter, kein Arbeiter sammelt dieses Gras. Niemand macht daraus Bündel. Achter, die Leute gehen vorbei. Sie sagen nicht, Jahwe segne euch.